Das heißt aber auch, dass sich der notwendige Wandel nicht allein in der Landwirtschaft herbeiführen lässt. Wir müssen zusätzlich viel umfassendere Veränderungen herbeiführen. Da wäre erstens der Verlust von Lebensmitteln zu nennen. Nach Angaben der FAO gehen jährlich 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel zwischen Acker und Teller verloren. Ein Drittel aller Nahrungsmittel wird nicht gegessen. Etwa die Hälfte bleibt im Einzelhandel und bei den KonsumentInnen auf der Strecke, wird also verschwendet. Die andere Hälfte geht davor zwischen Ernte und Verkauf verloren, mithin auf dem Weg in den Handel. Etwas konkreter und auf Europa bezogen bedeutet das, rechnerisch werden 173 Kilogramm Lebensmittel pro Person und Jahr verschwendet. Das entspricht fast einem halben Kilo pro Tag. Wenn man bedenkt, wie viele Mahlzeiten ein einziger Mensch mit 500 Gramm Nudeln bestreiten kann, ist das eine skandalös große Menge. Aber die Rechnung kann man weitertreiben. Dann wird sie noch eindrucksvoller. In Deutschland landen etwa 18 Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich auf dem Müll. 10 Millionen davon ließen sich nach Berechnungen des WWF relativ leicht retten. Für die Produktion dieser 10 Millionen Tonnen sind grob 2,6 Millionen Hektar oder fast 15% der gesamten Fläche nötig, die wir hierzulande für den Anbau von Lebensmitteln brauchen. Damit wäre ein wesentlicher Teil der geringeren Erträge durch ökologischen Landbau schon wieder reingeholt. Die Verschwendung von Lebensmitteln ist weit mehr als eine schlechte Angewohnheit. Sie vernichtet Natur und zerstört die Artenvielfalt. Der Beitrag, den ein bewussterer Umgang mit Essen, eine bessere Übersicht über das Gekaufte und ein ökonomischer Verbrauch leisten, kann mithin gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.